B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Christina Teuthorn und gleich mal einem Blick nach Griechenland. Dort freute sich zwar der Staatspräsident, dass er noch einmal 5 Jahre im Amt bleiben darf, aber ansonsten gab es für das Land wenig zu lachen. Ganz Europa schaute es an, das schwarze Schaf. Frisierte Haushaltszahlen und dann die EU als Krisenhelfer. Regierungschef Georgos Papandreou geriet ganz schön in Erklärungsnot. Wir werden alles tun, um das Land wieder in ruhige Gewässer zu führen. Leider ist Griechenland heute unter Beobachtung, unter Kuratel. Wir haben den Punkt erreicht, an dem wir bedeutende Teile unserer nationalen Souveränität verloren haben. Aber wir haben auch die internationalen Märkte, die mit unserem Schicksal spielen. Voraussetzung, dass wir von dem Kuratel befreit werden, ist, dass wir Ordnung im Land schaffen. Zum ersten Mal hat die Europäische Union die Kontrolle über den Haushalt eines Mitgliedslandes übernommen. Ein historischer Eingriff in die Autonomie des Nationalstaats. Doch der geschieht zu Recht, meint Brüssel-Korrespondent Peter Heilbrunner. Es ist ein bemerkenswerter Vorgang, der da in Brüssel zu besichtigen war. Da trifft sich die scheidende EU-Kommission zu ihrer letzten Sitzung und trifft dabei quasi mit dem Schlusspfiff eine ihrer weitestgehenden Entscheidungen. Die Regierung in Athen wird de facto entmündigt. Nicht genug damit, dass die griechische Führung regelmäßig Bericht erstatten muss über den Sanierungskurs. Brüssel gibt auch den Takt vor, wenn es um einschneidende Reformen geht. Die EU-Kommission nutzt damit erstmals ein Instrument, das ihr der neue EU-Reformvertrag, der Lissabon-Vertrag, an die Hand gibt. Die Währungshüter empfehlen den Griechen beispielsweise die Einführung der Rente mit 67, sie raten zum Umbau des Gesundheitswesens, sie fordern Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst. Zudem sollen zahlreiche Steuern erhöht werden. Diese Ankündigung der Regierung ist in Brüssel mit Wohlwollen quittiert worden, sonst wäre Athen vielleicht noch deutlicher an den Pranger gestellt worden. Mitleid mit dem abgebrannten Mittelmeerland ist dennoch fehl am Platze. Die griechische Regierung hat den Rest Europas über Jahre belogen. Schon den Beitritt zum Euro erschummelten sich die Griechen. Und weil das Land von Anfang an nicht reif war für die Währungsunion, war die politische Klasse zum Weiterschummeln verdammt. Mit kleinen und großen Tricksereien hat sie das wahre Ausmaß der Verschuldung über Jahre hinweg verschleiert. Damit hat das Land nicht nur sich selbst, sondern der gesamten Währungsunion einen Bärendienst erwiesen. Und deshalb ist es nur folgerichtig, dass die Griechen nun quasi unter Kuratel gestellt werden. Der EU bleibt nun nichts anderes übrig, als zu hoffen darauf, dass die Finanzmärkte die Beruhigungspille aus Brüssel schlucken und wirklich glauben, dass Griechenland sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf ziehen kann. Die Spekulationen der vergangenen Tage gegen den Euro wären ansonsten nur ein Vorgeschmack auf den Sturm, der über die Währungsunion hinwegfegen könnte. Die Eurozone an sich könnte ins Wanken geraten, wenn die Löschaktion in Griechenland nicht funktioniert. Die EU-Partner müssen jedoch noch aus einem zweiten Grund hoffen, dass Griechenland das Wunder schafft und den Untergang abwenden kann. Denn sollte das nicht gelingen, müsste die währungspolitische Schicksalsgemeinschaft der Euro-Länder den Offenbarungseid leisten und sich eingestehen, die bisherigen Instrumente schützen vor Krisen nicht nur nicht, sie können auch zu ihrer Überwindung nichts beitragen. Hilfe einfach per Vertrag auszuschließen und damit die ganze Währungsunion aufs Spiel zu setzen, geht jedenfalls nicht. Die Europäer müssen deshalb rasch einen eigenen Rettungsfonds auflegen, eine Art europäischen Währungsfonds, der mit Milliarden unterstützend eingreifen kann, dies aber an harte Auflagen knüpft. Denn wenn es erst einmal so weit kommt, dass die EU beim Weltwährungsfonds in Washington um Hilfe betteln muss, wäre die Blamage vollkommen. Ein weiteres Mal würden die Europäer allen zeigen, wir können es eben doch nicht. Peter Heilbrunner kommentierte: Die neue Kommission, die nächste Woche aller Voraussicht nach vom Parlament bestätigt wird, wird auch noch andere ungelöste Probleme anpacken müssen, zum Beispiel das Thema Flüchtlinge. Europa hat noch keine gemeinsame Asylpolitik. Hunderttausende Menschen fliehen jedes Jahr hierher, aus Afrika, Asien und dem Mittleren Osten. Doch in Europa heißt es oft erst einmal willkommen in der Zelle. Griechenland ist stark angeprangert worden wegen der Zustände in den Flüchtlingslagern. Jetzt zeigt eine Studie der Ärzte ohne Grenzen, auch die Situation in Italien ist besorgniserregend. 21 dieser Lager hat die italienische Sektion der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen untersucht und ihr Report zeigt, wie schlecht Einwanderer in Italien tatsächlich behandelt werden. Erschreckend, in mehreren Lagern werden die Insassen offenbar medikamentös ruhiggestellt. Alessandra Tramontano von Medici Senza Frontiere, MSF. Rispetto ai psicofarmaci, sì, effettivamente, noi abbiamo riscontrato in alcuni casi. Wir haben festgestellt, dass immer wieder Psychopharmaka eingesetzt werden, und zwar nicht so, wie sie eingesetzt werden sollten im Falle einer Krankheit oder eines Problems, sondern auch, um eventuelle Problemfälle einfach zu sedieren oder zu beruhigen. Das haben wir in vielen Fällen festgestellt. Offizielle Zahlen liegen MSF nicht vor, da es keine Untersuchungen in dieser Richtung gibt und damit auch keine Daten. Insgesamt jedoch ist die medizinische Versorgung lückenhaft und oberflächlich. Einheitliche Standards gibt es keine. Wir haben in einigen Lagern festgestellt, vor allem wenn diese überbelegt waren, dass dort dann Fälle von Krätze aufgetreten sind, die man eigentlich hätte einfach behandeln können. Vor allem die hygienischen Bedingungen spotten oftmals jeder Beschreibung, unter anderem im Abschiebelager in Rom. Rolando Magnano, Vizechef von Ärzte ohne Grenzen in Italien. In Rom haben wir festgestellt, dass seit 2 Wochen keine Hygieneartikel wie Toilettenpapier oder Seife ausgeteilt wurden. Das haben uns Einwanderer in Anwesenheit des Lagerdirektors gesagt und der konnte nur zugeben, dass die Vorwürfe stimmen. Die Lager in Italien werden in verschiedene Kategorien unterteilt, solche zur Erstaufnahme für Asylbewerber und für Einwanderer, die abgeschoben werden. Insbesondere die Situation in den Lagern für diese Personen ist oft menschenunwürdig. Zum Teil werden bis zu 12 Menschen über Monate in 25 Quadratmeter große Wohncontainer gesperrt. Rolando Magnano nennt 2 andere Beispiele. Unserer Meinung nach erfüllen die Zentren von Trapani auf Sizilien und La Mezzia Terme in Kalabrien nicht einmal die existenziellen Mindeststandards. In Trapani haben die Schlafräume nicht einmal Fenster. Der Aufenthaltsplatz für die Allgemeinheit besteht aus einem kleinen, von Gittern umgebenen Absatz. Und ich erinnere daran, dass die Menschen dort bis zu einem halben Jahr festgehalten werden. Und in der überwiegenden Mehrzahl haben die Insassen den ganzen Tag nichts zu tun. Die einzige Abwechslung sind die Mahlzeiten. Non hanno nulla da fare durante il giorno. La giornata è cadenzata semplicemente dai pasti e dal dormire. Al di là del muro heißt die 2. Studie dieser Art, die Ärzte ohne Grenzen jetzt vorgestellt hat, auf der anderen Seite der Mauer. Der Bericht zeigt ein verheerendes Bild von Italien. Was zu denken geben sollte: In Griechenland und in Malta sind die Bedingungen für illegale Einwanderer nach Informationen von Ärzte ohne Grenzen noch viel schlimmer. Stefan Tröndle berichtete. Bislang hat es Europa nicht geschafft, das Asylrecht zu harmonisieren. Die umstrittene Dublin-II-Regelung sieht vor, dass Asylsuchende im ersten europäischen Land, das sie erreichen, um Schutz bitten müssen. Meist sind das die Mittelmeerländer Italien, Spanien und Griechenland. Und die sind natürlich heillos überfordert von dem Flüchtlingsstrom. Im Gegensatz zu anderen Ländern in der Mitte Europas. Ab nächster Woche wird es voraussichtlich eine neue EU-Flüchtlingskommissarin geben und mit ihr auch eine neue Flüchtlingspolitik. Christoph Preußel mit ersten Eindrücken der Kandidatin. In ihrer Anhörung sagte die neue designierte Kommissarin für Inneres, Cecilia Malmström. We will strengthen Frontex. We need to increase the solidarity between the member states in order to share the responsibility. Wir werden Frontex stärken. Wir müssen die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten verbessern. Bald wird das Europäische Asylbüro seine Arbeit aufnehmen und wir haben das Malta-Projekt laufen. Das heißt, die freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen, die in Malta ankommen, durch andere Staaten. Das möchte ich ausbauen. Und wir müssen mit Drittstaaten zusammenarbeiten, um zu sehen, wie wir illegale Einwanderung aufhalten können. Make them involved in this work to stop illegal trafficking. Außerdem, so Malmström, müsse das Thema Migration international aufgegriffen werden. Der Vertrag von Lissabon macht es einfacher, an einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik zu arbeiten. Spannend wird die Frage, ob Cecilia Malmström eine Idee weiterverfolgt, die ihr Amtsvorgänger mehrfach angedeutet hatte. Dass Flüchtlinge die Chance bekommen sollten, bereits in Lagern außerhalb der EU einen Asylantrag zu stellen. Dann würde ihnen der, wie wir ja schon gehört haben, teilweise wirklich menschenunwürdige Aufenthalt in einem Flüchtlingslager erspart bleiben. Um eine andere Art von Flucht geht es jetzt. Um Landflucht, also den Wegzug aus den Dörfern einer der ärmsten Gegenden Europas, in Portugal. Trás os Montes heißt auf Deutsch hinter den Bergen und gehört zu den ärmsten und unterentwickelsten Regionen der EU. Hinter den Bergen scheint es keine Zukunft zu geben. Für die Menschen im Süden und rund um die Zentren Porto und Lissabon war der äußerste Nordosten schon immer ein unbedeutender Fleck Erde, irgendwo weit, weit weg. Und die Einwohner der äußersten Nordostprovinz versuchen, den Absprung zu schaffen. Raus aus den Dörfern, ab in die reicheren Küstenstädte. Reinhard Spiegelhauer beschreibt das Problem der Landflucht in Portugal am Beispiel von Boticas, einem Ort in Nordportugals schönem Mittelgebirge, ungefähr 30 Kilometer von der Grenze zu Spanien entfernt. Ein Ort, den kaum einer kennt und in den sich auch kaum ein Tourist verirrt. Claudia Patricia lächelt etwas schüchtern, wischt verlegen die Espressomaschine ab. Was macht man denn so als junger Mensch in Boticas, habe ich gefragt. Man geht ins Café oder den Fitnessclub, manchmal auch ins Kino, aber meistens ins Café oder ins Schwimmbad. Es gibt ein schönes hier. Es ist eine schöne Gegend hier. Anders als im trockenen Süden leuchten die Hänge der Mittelgebirgslandschaft in sattem Grün. Die Luft ist klar und frisch. Außer vielleicht hier am Busbahnhof des Städtchens, der erst vor ein paar Jahren gebaut worden ist. In der kleinen Cafeteria hier kann man sich nach der Ankunft stärken. Allerdings steht außer mir niemand am Edelstahltresen. Und Fremde kommen ohnehin nicht oft in die Gegend. Seit Jahrzehnten blutet der Landesteil aus, vor allem, weil es kaum Arbeit gibt. Boticas hat um die 1000 Einwohner, der ganze Landkreis gerade mal 8000. Bürgermeister Campos residiert nicht weit vom Busbahnhof, gleich um die Ecke. Ja, er residiert. In einem hypermodernen Rathaus aus Stahl, Glas und Beton. Mit zwei großen Brunnen auf dem Platz davor. Der Weg in sein Büro führt durch eine riesige Eingangshalle, nüchtern funktionell gestaltet mit Stein und Glas und dann mit einem schicken Aufzug in den ersten Stock. Auf dem großen hölzernen Besprechungstisch steht eine Vase mit frischen Blumen, an den Wänden hängt moderne Kunst. Von einem Maler aus der Region, das zu betonen ist Campos wichtig. Der Bürgermeister ist ein großer, kräftiger Mann, Mitte 50. Mit seinem korrekten schwarzen Anzug und der roten Krawatte könnte er auch im Parlament in Lissabon sitzen oder Manager eines Unternehmens sein. Und er sieht sich auch als eine Art Manager. Vor allem die Landflucht der jungen Leute will er bremsen. Mit Zuschüssen aus dem EU-Strukturfonds hat er ein Kulturzentrum eingerichtet, eine Stadtbibliothek eröffnet und kostenloses WLAN auf dem Rathausplatz und den öffentlichen Gebäuden installiert. Doch ein grundlegendes Problem der Region bleibt. Es ist ein kompliziertes Problem, denn selbst wenn man investiert, schaffen wir es nicht, dass diese Investitionen für viel Arbeit sorgen. Heute gibt es nichts, das noch mit viel Arbeitskraft betrieben werden muss. Es ist also nicht möglich, so gerne wir es täten, die Leute hier zu halten, ohne Wirtschaftsaktivität. Das ist das Drama. Arbeitsplätze hierher zu bekommen, ist sehr schwierig. Gerade mal ein Unternehmen konnte die Stadt ansiedeln. Eine niederländische Firma fertigt in Boticas Kunststoffseile für Fischernetze. Im Drei-Schichten-Rhythmus, 24 Stunden lang, an 7 Tagen der Woche. Doch die 200 Arbeitsplätze sind natürlich nicht genug für den Landkreis. Sein Blick fällt durchs Fenster auf die kürzlich renovierte historische Häuserzeile gegenüber, die mit dem modernen Rathaus in einem ebenfalls recht modernen Kontrast steht. Denn in Boticas bemüht man sich auch, die Tradition zu bewahren und will sie zugleich zu einer Zukunftsperspektive machen. Wir wollen auch nicht unbedingt Neubauten hier, sondern unterstützen die behutsame Modernisierung, weil wir solche Häuser auch für den Tourismus nutzen können. Dazu kommt die Vermarktung unserer regionalen Spezialitäten, der Gastronomie. Es soll hier regionale Gaststätten geben, wo die Leute unsere Spezialitäten kennenlernen können. Ein Beispiel für diese Strategie findet sich 3 Straßen weiter, im Weinkeller von Armindo de Sousa Pereira. Er produziert und vermarktet eine regionale Spezialität, den Vinho dos Mortos, zu Deutsch Wein der Toten. In dem dunklen Kellergewölbe ist nur ein schmaler Weg gepflastert, sonst besteht der Boden aus Sand. Und hier, kommen Sie, mit Licht kann man mehr sehen. In der hintersten Ecke stehen Holzfässer, ein Schinken hängt von der Decke. Der 62-jährige Pereira fängt vorsichtig an, den Sandboden des Kellers mit einer Hacke aufzugraben. Denn dort hat er seinen Wein sozusagen beerdigt. Hier unten sind die Flaschen. Stolz holt er eine der Flaschen aus dem Sand und erzählt die Geschichte vom Vinho dos Mortos. Als die französischen Invasionen stattfanden 1808, da sind die französischen Soldaten über Chaves hierher gekommen und haben in den Dörfern mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Deswegen sind die Leute mit ihrem Hab und Gut geflohen. Das Vieh haben sie auf die Weide in den Bergen getrieben, das Getreide versteckt und den Wein eingegraben in den Kellern und mit Erde bedeckt. Als sie später zurückkamen, haben sie nach den versteckten Sachen gesehen und bemerkt, dass der Wein nicht schlecht geworden war, aber einen anderen Geschmack hatte, durch die Kohlensäure, die entstanden war, weil er eingegraben war und kein Sauerstoff dran kam. Die Tradition war schon fast ausgestorben, doch jetzt bemüht man sich in der Region, den Wein der Toten zu einer kulinarisch-touristischen Attraktion zu machen. Die Stadt hat am Ortseingang ein kleines historisches Häuschen renoviert, in dem sich Besucher bei gedämpftem Licht auf Wandtafeln über die Geschichte des Weines informieren und ihn sogar kosten können. In Boutiquesch gibt es eine Geburtenprämie und kostenlose Kinderbetreuung bis zum Alter von 3 Jahren. Auch die Schule kostet Eltern weniger als anderswo. Alle Grundschüler bekommen kostenlos die Bücher. Und das zeigt Ergebnisse. Vorher ging die Zahl der Einschulungen zurück, aber in den letzten 3-4 Jahren konnten wir das stabilisieren. Und jetzt sind sogar 3 oder 4 Kinder mehr gekommen. Das ist schon wichtig und ein Erfolgsbeweis. Im Schulzentrum, ein paar Straßen vom Rathausplatz entfernt, ist gerade Pause. Der Pausenhof ist großzügig angelegt. In der Mitte gibt es eine Art Arena, darum herum mehrere Sonnensegel, die Schatten spenden. Schülerinnen und Schüler toben herum. Einzelne Lehrerinnen und Lehrer gehen schnell mal zur gegenüberliegenden Cafeteria, setzen sich an einen der Tische vor der Tür und trinken eine Bika, einen kleinen Kaffee. Boutiquesch hat sich in den vergangenen Jahren entwickelt, auch wenn es eine Stadt im Hinterland ist. Ich bin schon ein paar Jahre hier und habe das miterlebt. Man versucht, den Leuten zu zeigen, dass man etwas bewegen kann. Aber es ist mühsam. Es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Englischlehrerin Sandra Sosa blinzelt in die Sonne und schaut ein wenig resigniert hinüber zum Pausenhof. Denn natürlich reicht eine gute Ausbildung alleine nicht, um die Jungen zu halten. Die Zukunftsperspektiven für die Kinder sind schlecht. Hier gibt es nur Landwirtschaft, wenig Bedarf an Mechanikern oder Elektrikern. Meistens überlegen sie, ins Ausland zu gehen, am liebsten in die Schweiz oder auch nach Frankreich. Entweder weil sie schon Verwandte dort haben oder weil sie glauben, das Leben sei dort einfacher. Die Kinder wollen halt so leben, wie sie es aus dem Fernsehen kennen, sagt die großgewachsene Lehrerin, die selbst als Tochter von Gastarbeitern in Hamburg geboren ist und mit 8 Jahren nach Portugal kam. Dinge, die andere haben, die sie nicht haben. Das ist immer, was sie wollen. Ein großes Haus, ein gutes Auto. Und dann mischt sich ein älterer Mann vom Nachbartisch ins Gespräch. Hier in Boutiquesch kann man nichts machen. Die Jungen gehen in die Schule und danach sind sie arbeitslos. Das ist überhaupt nicht gut. Sie lernen, wie alle anderen in Europa, aber es gibt keinen Ausweg, wie früher, bei den Eltern. Das ist es. Alcides Pereira weiß, wovon er spricht. Der freundliche kleine Mann mit dem runden Bäuchlein und den funkelnden Augen hat es schließlich selbst genauso gemacht in seiner Jugend. Es gab keine Arbeit damals. Hier herrschte Armut und die Leute mussten sich Arbeit suchen, um zu überleben. Ich war über 40 Jahre in Frankreich. Jetzt im Rentenalter bin ich wieder hier. Im August bin ich wiedergekommen, vor kurzem. 61 ist Alcides jetzt und lebt in Boutiquesch wie ein kleiner König. Sein Häuschen hat auf ihn gewartet. Wie die meisten hier hat er etwas Grund, auf dem er Gemüse anbaut. Das schont den Geldbeutel. Anders als viele derjenigen, die hier in Boutiquesch geblieben sind, muss Alcides eben nicht mit der staatlich garantierten Mindestrente auskommen. Er bekommt eine stattliche Firmenrente von dem Autokonzern, für den er in Frankreich gearbeitet hat. Und so geht es ihm persönlich heute richtig gut. Boutiquesch hat ein gutes Klima. Gute Luft, der Ort ist schön, wurde auch alles schön hergerichtet, mit Zuschüssen aus Europa. Hier fehlt nichts, wenn es Geld gibt. Aber das ist es eben, wie überall. Es fehlt an Arbeit. Es gibt keine Arbeitsplätze. Und das bleibt das Problem, das Bürgermeister Campos Kopfzerbrechen bereitet. Er schwärmt von den Bemühungen der Stadt und des Kreises, den Menschen in Butikisch etwas Besonderes zu bieten. Doch das Wichtigste, Arbeit, fehlt weiterhin. Von qualifizierten Arbeitsplätzen ganz zu schweigen. Immerhin stellt zumindest die Gemeindeverwaltung seit 2002 nur noch Mitarbeiter ein, die einen Hochschulabschluss haben. Kamposch lehnt sich nach vorne, stützt die Ellenbogen auf den Tisch und faltet beschwörend die Hände, während er von einer kritischen Masse gut qualifizierter Menschen spricht, die er in Butikisch ansiedeln will. Wir haben Breitbandanschlüsse und alle Möglichkeiten, dass die Leute hier mit neuen Technologien arbeiten können. Und ich glaube, dass sich das schnell verbreiten wird. Es gibt schon Leute, Architekten sind ein gutes Beispiel. Es gibt aber auch andere Bereiche, zum Beispiel Leute aus dem wissenschaftlich-intellektuellen Bereich, die sich hier Häuser gekauft haben und von hier aus arbeiten. Auch das ist ein Weg, die Situation zu verändern. Sicher, es wird nie viel sein. Aber alles zusammen gibt trotzdem eine große Zahl. Es hat sich viel verändert, sagt Maria, die hier schon seit Ewigkeiten Fisch verkauft. Aber trotzdem liegt Rajos Montes doch immer noch hinter den Bergen. Die 58-Jährige wischt sich die Hände an der Schürze ab und sagt achselzuckend: Ob ich hier weitermache? Ich bin von hier, also bleibe ich wahrscheinlich. Solange es was bringt, mache ich es noch. Und wenn nicht, dann mache ich eben Schluss. Dann kümmere ich mich nur noch um meine Landwirtschaft, meine Kartoffelchen und Schluss. Die Resignation sitzt tief bei der Fischverkäuferin und auch bei vielen anderen. Auch Claudia vom Café im Busbahnhof hat sich schon überlegt, aus Butikisch wegzugehen. Ich bin erst seit kurzem hier im Café. Mal sehen, wie es läuft. Im Ausland ist der Lebensstandard höher, in Frankreich zum Beispiel. Ich habe Cousins im Ausland. Praktisch aus jeder Familie ist jemand im Ausland. Ich hoffe ja, dass es besser wird. Aber so, wie sich die Dinge entwickeln, ich weiß nicht, ganz ernsthaft. Und als sie wieder mit dem Lappen über die Espressomaschine wischt, frage ich sie zum Abschied noch, ob Frankreich nicht doch schon ruft. Vielleicht, ich weiß nicht. Man wird sehen. Das war eine Reportage von Reinhard Spiegelhauer über die Landflucht in Portugal. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Europa-Reports. Am Mikrofon war Christina Teuthorn.